Mein lieber kleiner Schatz, ich sehne mich nach deinen zärtlichen Händen und das Diktiergerät, das du mir letztes Weihnachten schenktest, hilft mir nur wenig über den Verlust hinweg, dich jetzt eine Woche lang nicht zu sehen. Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder. Deine Gertrud. Guten Abend, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie bei unserer heutigen Folge von Eure Tagesordnung. Heute aus Baden-Baden. Zunächst einmal möchte ich, bevor ich unsere heutigen Studiogäste vorstelle, kurz darauf hinweisen, dass einige unserer sonst immer hier anwesenden Studiogäste sich in Frankfurt auf der Buchmesse befinden. Ich stelle also zunächst vor Frau Nüßlein Finzkay, die hier den Herrn Küng vertritt, der eben in Frankfurt auf der Buchmesse ist und uns da von dort aus angerufen hat. Er ist dort irgendwie hängen geblieben. Frau Nüßlein Finzkay hat vor einigen Tagen den Nobelpreis erhalten und zwar hat Frau Nüßlein Finzkay in den vergangenen Jahren an der Fruchtfliege Drosophila melanogaster geforscht. Ja, das ist richtig. Das freut mich, dass Sie das gleich richtig sagen. Ich war neulich im Interview bei einer Radiostation in Tübingen und da bin ich nicht auf Verständnis gestoßen. Ja, also zu Ihnen muss man zunächst einmal einiges Biografisches sagen. Sie sind ja vor einigen Jahren geboren, haben dann, wie ich gelesen habe, Ihr Auto zu Schrott gefahren, indem Sie vergessen haben, das Motoröl nachzufüllen. Ja, und zwischendurch habe ich Forschung gemacht. Bodo, geh von dem Glas weg. Da hat letzte Woche der Sloterdijk draus getrunken. Das ist doch ekelhaft. Ja, also ich habe hier heute Bodo mitgebracht. Ja, wenn Sie vielleicht auch zur Biografie irgendwie dieser Fliege etwas sagen möchten. Ja, also Bodo ist jetzt 23 Tage alt. Das ist für die Drosophila ein stattliches Alter. Bodo, geh von meiner Nase weg. Nein, nicht auf das Mikrofon drauf. Nein, geh da weg. So, Ja, wenn Sie vielleicht nicht auf das Mikrofon draufschlagen, das hört man dann nämlich. Oh, das tut mir leid, wusste ich nicht. Ja, also, dann möchte ich vielleicht noch Ihre letzten Herr Publikationen Musch, hier. Musch, ja, bitte. Ja. Können nicht so lange ich hier einleiten. Ich bin noch machen, nicht fertig mit der Vorstellung von Frau Nüßlein Finzkay. Ich werde sie nachher auch vorstellen. Ja, bitte. Ist mir recht, aber wir machen jetzt dann doch den ersten Beitrag an Herrn Musch. Ja, wenn Sie meinen. Das interessiert die Hörer nicht, das, was Sie hier erzählen. Wenn Sie finden. Ja. Kulturgüter Europas. Folge 10. Over and over, I keep going. Eines Nachmittags setzte sich das Pausenbrötchen aus dem Brottopf ab. So, jetzt geh ich. Tschüss. Tschüss, sagte es den anderen Broten und Tschüss, sagten die anderen Brote zu ihm. Das Pausenbrötchen aber ging durch das ganze Haus unbemerkt. Keiner kann mich sehen. Keiner konnte es sehen, weil es so klein war. Denn ich bin so schön. Das Pausenbrötchen kam bis an die Haustür. Was ist das denn für eine Tür? Es erklomm den Briefschlitz. Mensch, da passe ich durch. Sprang hinaus. Weil ich so schön bin. Und machte sich auf in die weite Welt. Mensch, ist das hier viel Platz. Und schon nach kurzer Zeit kam es an einem großen Haus vorbei. Ein großes Haus muss es heißen. Das Pausenbrötchen wurde von Neugier erfasst. Was mag da wohl drin sein in diesem großen Haus? Und es schickte sich an, das Haus durch ein offenstehendes Badezimmerfenster zu betreten. Übrigens ist Haus Neutrum. Das Badezimmerfenster erwies sich aber als geschlossen. Außerdem stinkt es da. So musste das Pausenbrötchen unverdienter Dinge den Umweg antreten. Ach so, ja, ich gehe nach hinten. Und dem großen Haus von rücklings auf die Pelle rücken. Da ist es ja auch viel schöner. Dort aber stand ein hungriger Eichelherr im Baum und pfiff sein disharmonisches Lied. Hallo Eichelherr, was pfeifst du da für ein disharmonisches Lied? Er frechte sich, das Pausenbrötchen zu sagen. Es ist grauenvoll, dein disharmonisches Lied, o Eichelherr im Baum. setzte es, Pausenbrötchen ist Neutrum, noch eins drauf. Blöder Vogel. Da stürzte der Eichel her. Verdammt! Wie von der gehört. Eiche gehäht. Dabei bin ich doch so schön. Vom Baum und verschlang das Pausenbrötchen. In einem einzigen Zug. Wie angenehm. Es ist, als ob sich meine Existenz in diesen Sekunden erfüllt. Und so geschah es. Die Existenz des Pausenbrötchens erfüllte sich und der Eichelhäher, weil er so geschlungen hatte, musste am Pausenbrötchen, das ihm im Halse stecken blieb, elendiglich krepieren. Dabei war es doch so schön. Dabei wollen wir uns merken, liebe Gemeinde, draußen, liebe Märchenhörergemeinde, dass wir immer hübsch langsam essen wollen und das Pausenbrötchen mit Würde verspeisen. Ja, liebe Hörerinnen und Wannen, da haben wir einiges dazugelernt wieder hier auf eurer Tagesordnung. Wir haben uns heute entschlossen, mal nicht aus dem Zug zu senden. Das ging euch sicher genauso auf den Wecker wie uns. Das war ja nervig mit der Zeit. Ewige Geratter dieser Druckerpresse. Wir können es vielleicht auch mal verraten. Es ist gar kein Zug, den ihr da immer hört. Da habe ich euch aber ausgetrickst. Ja, angeschmiert, echt. Ja, mit Druckfarbe. Wenn ihr uns hört. Aber war schon fast echt. Ich finde auch, ja. Ich habe mich immer wie im Zug gefühlt. Mir ist es auch schlecht geworden. Ja, schlecht ist uns allen geworden letztes Mal von diesem Scheißhund. Mir nicht, ich habe ja nichts davon gegessen. Ja. Ich habe ja den Zug in Bewegung gesetzt. Ich habe einige Chemikalien eingenommen, ich habe den Namen vergessen. Es war, glaube ich, Polyquaternium 7 und Glycerylkokoat und so Zeug. Und mir geht's jetzt wieder besser. Clemens ist ausgeschieden. Ja, der hat den Hund nicht vertragen. Das ist schade. Er liegt jetzt zu Bette. Da nieder. Ja. Ja. Ja, wir haben uns entschlossen, diesmal endlich die ganzen Vorkommnisse der letzten Folgen aufzuklären. Wir haben uns dazu, wie das so üblich ist in solchen Kreisen, in ein Wohnzimmer zurückgezogen, wo jetzt schon der Detektiv in seinem Ohrensessel haust, sitzt, uns anstarrt und alles weiß. Wir müssen ihn nur fragen und dann wird er uns Bescheid geben. Ja, und dann? Ja, und dann wird wahrscheinlich irgendwann wieder weitergefahren, das können wir euch auch nicht ersparen. Ja gut, dann fangen wir doch jetzt irgendwie mal an, Licht ins Dunkel der letzten Folgen zu bringen. Ja. Wenn wir hier vielleicht nochmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Genau, das ist. Ja. Ja, also der Dichter hatte einen Apfelkuchen gebacken, der Kuchen ist dann explodiert, hat den Dichter auf die Straße geworfen, wo ein Agentenring schon darauf wartete, ihn eingesammelt hat, an seiner Kleidung nach Resten von diesem Kuchen gesucht, hat ihn dann weggetragen, hat vor eine Lampe, da hat ihn der Agentenring befragt. Da allerdings klingelte gerade das Telefon. Ein anderer Agent rief vom Flughafen an, hier sei die Formel für den Apfelkuchen-Sprengstoff zu finden. Stimmte aber nicht. Das war eine Finte, um den Agentenring da wegzulocken. Der Dichter dann wieder allein wurde erneut entführt, in einen Zug verschleppt. Der Zug bremste überraschend. Wiederum ein anderer Ring von Agenten entführte den Dichter in ein Auto. Wir steigen an dieser Stelle in die spannende Handlung dieses Agenten-Thrillers ein. Danke. Ich hatte doch nur einen Kuchen geplant, dass es Sprengstoff würde, hab ich nicht geahnt. Nur weiß ich mit den Zutaten nie Bescheid. Sie lobten meine Bescheidenheit und meinten mir, sei dein Großes gelungen und boten mir gute Arbeitsbedingungen und angenehmes Betriebsklima an. Von Seiten Regierung sei alles getan für eine fruchtbare Forschungsarbeit. Bis mein Flugzeug ging, blieb nur noch wenig Zeit. Da sie einen entschlossenen Eindruck machten, ließ ich mich in ein Flugzeug verfrachten. Doch kaum hatte ich mich angeschnallt, da erschien eine malerische Gestalt und zwang welch unerwartete Wandlung das Flugzeug noch vor dem Starten zur Landung. Nach diesem Akt kühner Luftpiraterie bedurfte es nicht vieler Fantasie, um der nächsten Entführung entgegenzusehen. Doch zu meinem Erstaunen ließ man mich gehen. Rumpelstilzchen, ruft Schneewittchen, Stroganov, nix Kasatschok. Erst als ich in der Empfangshalle stand, sah ich die Agenten allesamt, inzwischen mir alle persönlich bekannt. Doch anscheinend war ich nicht mehr interessant, mit sich selbst zu beschäftigt, fotografierten sie sich gegenseitig und spionierten der Formel nur noch untereinander nach. Ein netter Agent, den ich darauf ansprach, erklärte mir das und half mir noch aus mit dem Fahrgeld für die U-Bahn nach Haus. Das Ganze ist längst schon Vergangenheit. Ich koch nur noch manchmal von Zeit zu Zeit und dann auch nur Tütensuppen und so, also Sachen ganz ohne Risiko. Ich hätte auch alles schon längst vergessen. käme nicht neulich unterdessen ein Brief von der Spionageabwehr. Inhalt streng geheim stand auf dem Kuvert. Wie wir aus geheimer Quelle erfahren, waren sie vor 2,5 Jahren in eine Sprengstoffaffäre verstrickt. Daraufhin habe ich ihnen mein Kochbuch geschickt. Doch so wie ich jetzt die Geheimdienste sehe, gelang's ihnen noch allen lange, ehe das Buch ankam, es zu fotokopieren und fleißig danach zu experimentieren. Und so wird in den Laboratorien der Welt nach meinem Rezept Apfelkuchen erstellt. Mit Hefeteig, Äpfeln und Zucker und Zimt. In der Hoffnung, einmal explodiert der doch. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann backen sie heute noch. Dann backen sie heute noch. Das meinten wir doch gar nicht. Wie? Das meintet ihr nicht? Nein, das Lied von Reinhard Pflock, das war jetzt gar nicht in unserem Sinne. Wir wollten eine Zusammenfassung der letzten Folgen irgendwie, damit man mal wieder den Überblick gewinnt, auch für die Hörerinnen und Hörer, die zwischendurch mal krank waren oder im Urlaub oder denen das Radiogerät heruntergefallen ist oder so. Ja, das war ja im Ganzen schon relativ unübersichtlich und da müssen wir jetzt... Ja. Weil das baut ja aufeinander auf und wenn man den Anfang nicht gehört hat... Dann einen Sinn macht, dass der Detektiv das nachher aufklärt, müssen wir natürlich erstmal Material liefern. Ja, dann fangen wir nochmal an. Erinnern wir uns an die Folge vor wie vielen Wochen? Vor 4 Wochen, glaube ich, war es, wo wir aus Frankreich gekommen waren mit dem Zug. Ja, schreckliches Land. Ja, ganz furchtbares Land überall, die Taubenscheiße, wir erinnern uns. Und Ölberge am Rand der Strecke. Okay, dann hatten wir dieses Verbrechen begangen. Ja, da kam... Verbrechen. Das war ja nur ein Franzose, ich meine. Der hat sich auch scheiße benommen. Der kam da einfach rein ins Abteil, klopft an, steht schon drin und will da die Fahrkarte. Nee, Kleidung den war nicht Ausweis. In Ordnung. Ich meine, der Franzose achtet ja auf sowas auch nicht. Ist ja eher so aufs Labelmann-Image aus. Wie dem auch sei. Also jedenfalls ist er gestorben. Ja. Gestorben, kann man sagen. Er ist gestorben. Ja, wir haben ihn dann aus dem Fenster geworfen. Der Grenzbeamte. Hinterher. Der konnte da ja dann nicht so drin bleiben. Dann ist aber auch sofort der Zug stehen geblieben. Das ist ein bisschen merkwürdig. In der nächsten Folge, also praktisch auf der Stelle. Ja, da fragt man sich, wozu man dann seine Fahrkarte bezahlt hat. Ich meine, wir haben die Fahrkarte eh nicht bezahlt, aber ja, also ich meine generell. Und zwar ist der Zug stehen geblieben in dem kleinen Dörfchen Ruhe. Genau, und es war auch plötzlich niemand mehr zu sehen im Zug. Ja. In dem Speisewagen dampften noch die ekelhaften kleinen Gerichte, so kleine Würstchen und Hamburger von McDonald's, was man so bekommt in Speisewagen der Bundesbahn. Haben wir dann gleich von gegessen erstmal. Ja. Und als wir dann satt waren. Dann ist eine Weile nichts passiert. Genau. Sehr langweilig. Dann noch ein paar Mal nichts und wieder nichts. Und ist nicht passiert in der Folge. Aber ging es auch schon weiter, nämlich mit dem Treffen eines jungen Herrn, der da stand und eine Kiste dabei hatte. In der Kiste waren allerlei Sachen. Wir erinnern uns da sicher alle dran. Ja, was war denn da drin? Wie, du erinnerst dich nicht? Nee, also nicht so genau. Wieso nicht? Da war ich ja nicht dabei irgendwie. Ach so. Also da waren so Sachen drin. Ja, zufällig hatte ich da gerade ein Aufnahmegerät bei mir und kann jetzt diesen jungen Herrn nochmals einspielen. Ja, dann tun wir das doch. In Kautschukröhren versiegelt, eine wasserdichte Schachtel mit Zündhölzern, eine große Kanne Wasser und eine Feldflasche Wasser, 5 eiserne Rationen Konserven von der amerikanischen Armee, jede ausreichend für einen Tag. Im Notfall aber länger. Ich habe bei mir eine große Nadel, eine Säge, eine Hacke, ein Gummiboot. Jetzt fliege ich. Vor 2 Jahrzehnten der Mann Blerot. Wasser überflogen hat. Ja, erinnerst du dich jetzt wieder, Martin? Nee, ha, du warst ja gar nicht dabei. Also jetzt hast du jedenfalls begriffen, was da vorgefallen ist. Ja, das war ja danach, kompliziert. Danach, schon. Das war die folgende Tagesordnung in Ruhe. Wir haben es bereits noch nicht gesagt. Aber danach kam dann, ging es noch schlimmer zu. Da war dann eine Bombenexplosion am Horizont. Ja, daran erinnere ich mich jetzt nicht. Aber ja, deswegen erzähle ich es ja auch für die Hörer zu Hause, die letzte Woche, vorletzte Woche war das, nicht zugehört haben. Eine Bombenexplosion, vermutlich eine Bombenexplosion. Danach das Nichts, das aber nach mehr klang. Wir dann mit dem Gummiboot, das wir aus der Kiste, die mittlerweile aufging. Wie? Also die Kiste, die dieser abfliegende Mensch zurückgelassen hatte. Ja. Ging zunächst nicht auf, dann ging sie aber doch auf. Ja. Ist aber dann aufgrund dieses Öffnens geschrumpft. Mit Hilfe, oder kein Problem. Nach dem Öffnen geschrumpft. Ja. Und wir haben dann ein Gummiboot rausgezogen, sind damit ein bisschen rumgefahren, wieder zurückgekehrt. Oh, es ist alles ermüdend. Ja, jetzt machen wir mal weiter hier, schnell. Ja. Sind dann zurück in den Zug gekehrt, haben dann da einen Koffer mit einem Hund drin vorgefunden. Diesen Hund dann in der nächsten Folge, die hieß Eine Tagesordnung namens Beethoven. Ja. Zunächst von einem plötzlich auftauchenden Schaffner entwerten lassen. An der Entwertung ist der Hund dann gestorben. Ja, das war schade. Ist er dann verschieden? Dann haben wir ihn gegessen. Das ist euch nicht gut bekommen, wie ich dann feststellen konnte. Hier sind wir nun und verstehen nicht, was der ganze Scheiß eigentlich sollte. Ja. Herr Perrault, ich habe gehört, Sie haben eine etwas ausgefallene Erklärung für all diese Vorgänge und haben uns jetzt hier in diesem Wohnzimmer zusammengerufen, um uns das alles zu erklären und den Verbrecher zu entlarven. Herr Perrault, bitte. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt ein Irrtum. Ich kann da eigentlich gar nicht sagen, aber vielleicht kann ich jetzt endlich fortfahren mit der Vorstellung von Frau Nüßlein Finzkei. Herr Musch, was machen Sie denn auf dem Platz des Herrn Perrault? Frau Nüßlein Finzkei, Sie haben dann Sessel das da in der Mitte Aquarium. War für den Detektiv vorgesehen, Herr Musch. Ja, nein, ich bin doch der Diskussionsleiter hier. Sie stelle ich dann nachher noch vor, wenn ich Herr Musch, können wir vielleicht gerade nach da hinten gehen und das besprechen? Wir machen so lange eine neue Folge von Dose Beethoven. And now in the left corner, Grajoni. Just a moment, please. Grajoni Rokicinski. No, just a moment. In the left corner, Grajero Rot. Meine Damen und Herren, Sie haben es. Sie hören es genau. Wir befinden uns hier in der ausverkauften Münchner Olympiahalle beim Wettkampf Graciano Rokicinski gegen Henry Maske. Bei mir ist Herr Finzkei. Guten Abend, ja, Finzkei, das ist sehr richtig. Finzkei, mein Name. Guten Abend, Herr Finzkei. Ja, Finzkei, sehr richtig. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Finzkei. Sie sind... Finzkei. Sie sind Täterschützer, Nein, das, Herr ist, das ist also völlig falsch. Ich bin... Ach, nicht. Ich bin... Na, du? Ah, ja. Nein, ich bin Schienbeinschützer. Ah, Schienbeinschützer. Was macht man so als Schienbeinschützer, Herr Finzkei? Na, wissen Sie, also ich verhindere schon mal, dass die Mannschaften überhaupt erst ins Stadion gelangen. Also ich lege mich dann vor die Mannschaftsbusse auf den Boden, sodass dieser Bus gezwungen ist anzuhalten und verhindere so, dass den Schienbeinen der Spieler etwas geschieht. Das ist eine sehr aufopferungsvolle Tätigkeit, Herr Finzkei. Wie kommen Sie denn dazu, so etwas zu betreiben? Mein Vater war Schienbeinschützer und ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich bin immer mitgegangen, wenn mein Vater dann ins Stadion ging und die Mannschaften zusammen gedroschen hat vor dem Spiel, sodass sie nicht einsatzbereit waren. Und habe dann irgendwann gedacht, Schienbeinschützer wäre das Richtige, aber... Ich muss ja mit dem Klavier durch. Sie stehen ja im Gang ganz ungünstig, wenn Meine ich hier vielleicht Sie mal... können hier nicht mit dem Klavier durch. Ja, können doch, Sie ja wohl, da wollen Sie denn jetzt mit einem Klavier hier? Moment, aua! Sonst, wenn Sie hier durch wollen, muss ich da mal gegentreten. Also ich kann Ihnen auch hier unten gegen... Aua! Schon wieder. Ah, jetzt geht es doch weiter. Ich kann ihn auch hier unten gegen die Beine treten. Ja, nee, aua, Hilfe. Also, soll ich was ihn ich auch noch mal sagen gegen wollte, Schienbein ich habe kürzlich versucht, Gladbach, ich habe mich an dieses Flugzeug gehängt und es hat also nicht das geholfen. Propellerflugzeug. Ja, das Propellerflugzeug, sehr richtig. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, Sie haben sicherlich viel von Ihrem Vater gelernt. Au, ja, ich habe also dann auch, Es wird das doch ungemütlich hier. Ich habe dann also auch früh gelernt, dass die Fußballer es nicht schätzen, wenn man ihre Schienbeine schützen will. Ich habe dann Petitionen verfasst, offene Briefe an die schienbeinverachtende Industrie, die auch Fußballer in großen Gehegen züchtet, nur um sie dann im Stadion Schienbein vernichtend aufeinander. Ja, aber es ist doch sicherlich frustrierend, auf so wenig Anerkennung zu stoßen in seiner Tätigkeit. Es kommt auch nichts dabei raus. Die Zahl der Fußballer wird immer größer. Die Preise, die für diese Menschen... Es langt es mir allmählich. Hier noch ein bisschen Lärm machen. Ah ja, jetzt geht es doch wieder weiter mit dem Geräusch. Also es ist unheimlich frustrierend, auch wenn man sieht, wie diese Schienbeine haben Sie den Ort hier ausgesucht? Es ist... Ja, ist auch ein langweiliger Kampf im Hintergrund. Tatsächlich unerfreulich, ne? Also ich würde sagen, Schienbeinschützer ist ein verdammt beschissener Beruf und ja, passen Sie doch mal auf hier. Ich werde das nicht weiter betreiben und ich habe auch meinem Sohn gesagt, er soll Tierschützer werden. Also würden Sie sagen, es ist ein doofer Beruf? Also Schienbeinschützer ist ein Scheiß. Können Sie nicht weiterempfehlen? Nein. Ja, Frau Nüßlein-Finskay, um Sie nun weiter vorzustellen, gehen wir vielleicht noch auf Ihr neuestes Forschungsgebiet ein, den Zebrafisch, an dem Sie jetzt seit einiger Zeit forschen. Der Zebrafisch ist ja ein ganz besonders interessanter Fisch, nicht wahr, Frau Nüßlein-Finskay? Ja, Bodo, geh sofort von der Cola weg. Hör auf, die Cola auszutrinken, Bodo, du kannst ja wieder die ganze Nacht nicht schlafen. Ja, Frau Nüßlein-Finskay, Was ist denn hier los, Herr Muschk, bitte? Ja, bitte. Jetzt halten Sie endlich den Schnabel, den verwachsenen Schweizer Schnabel, sonst stelle ich Sie ab. Das geht so, doch nicht. So, wir haben ein Detektivproblem zu lösen. Herr Nero Wulf war, glaube ich, Ihr Name. Sie sind eine fette Qualle. Das steht hier nicht zur Debatte. Sie haben sich heute für uns aus Ihrem Orchideen-Dachgeschoss herausbewegt. Sie stinken nach Parfüm. Herr Wulf, erläutern Sie doch mal, was Sie in Ihrem verfetteten Spatzenhirn ausgebrütet haben, Herr Wulf. Ja, also, obwohl ich jetzt nicht Herr Wulf bin, kann ich doch als Schriftsteller mir Gedanken zu diesem Fall machen. Seine Unverschämtheit. Wir haben ja eben von den Zebrafischen gehört, die Frau Nüßlein-Finskay in ihrem neuen Aquarium jetzt züchten möchte. Und Frau Nüßlein-Finskay, wenn ich das richtig verstehe, dann macht dieser Zebrafisch ja etwas sehr Interessantes. Er macht ja ein Memory. Ist ja nicht nein, er macht Mimikry. Ja, genau. Er macht Mimikry, also der Zebrafisch, der tarnt sich ja gewissermaßen als Zebra. Und das hat mich eben auf die Idee gebracht, dass vielleicht in Wirklichkeit der Schaffner gar kein Schaffner war, sondern ein Agent, der sich als Zebra, als Schaffner, bitte. Herr Muschk, wenn Sie vielleicht mit dem Sven vielleicht hinten, sehen Sie diesen Schrank da, wenn Sie da vielleicht mal hingehen wollen mit dem... Ja, nein, ich glaube, da ist sehr Interessantes für Sie drin. Doch, gehen Sie ruhig mal mit. Mit der Vorstellung von... Nein, gehen Sie ruhig mit. Gehen Sie ruhig mit, Herr Muschk. Da hinten sind noch weitere Studiogäste, die Sie mal mit, bitte? Bekannt machen ja, können. Ja, genau, die können Sie alle vorstellen. Ja. Ist hervorragend. Ich da auch, Stundenlang. Frau Höhler. Alle da. Ja, alle sind hinten im Schrank. Hauen Sie schon ab. Und, so, wir, liebe Zuhörer, spielen jetzt eine weitere Folge von... Kulturgüter. Europass, Folge 11. Over and over, I keep going over. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich befinde mich hier auf der Frankfurter Buchmesse. Und hier an diesem Stand werden wir nun gleich Frau Dr. Annemarie Schimmel interviewen, die in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Frau Schimmel, Sie haben, wie gesagt, diesen Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Im Vorfeld dieser Preisverleihung waren Sie ja vielfach Kritik ausgesetzt, vor allem von der Presse, wenn ich hier beispielsweise die Frankfurter Allgemeine nehme, die Sie als blöde, fundamentalistische Schlampe hier verunglimpft hat, oder beispielsweise der Tagesspiegel, der schreibt, Annemarie Schimmel, eine verkalkte, dumme Nuss, erhält dieses Jahr den Friedenspreis. Im Schwäbischen Tagblatt beispielsweise wurden sie sogar mit Maria Helwig verglichen, was ich nun gar nicht nachvollziehen kann. Und der Rheinische Merkur hier schreibt, die hirnlose, dumme Sau Annemarie Schimmel erhält den Friedenspreis. Ich meine, angesichts dieser Kampagne, was sagen Sie denn da hier? Ich meine, so, das kann man ja so sicherlich nicht stehen lassen, nicht wahr, Frau Schimmel? Ja, Frau Schimmel kann jetzt hier leider gerade nicht antworten. Ich muss gerade sehen, dass sie hier von den Büchern eines umgefallenen Regals mit islamkundlicher Literatur hier begraben ist und hier gerade die Bergungsarbeiten beginnen. Dort hinten ist ein Schäferhund des Roten Kreuzes zugange. Ich werde in der Zwischenzeit mal hier Herrn Finskay vorstellen. Und zwar haben wir als Double für den Fall, dass das mit dem Interview nicht klappen sollte, Herrn Finskay hier schon mal vorbereitet. Er hat sich als Frau Dr. Schimmel verkleidet. Herr Finskay, Sie sind von Beruf sicherlich Finskay auch Islamwissenschaftler, vermute ich mal. Nein, ich bin Schienbeinschützer. Wie? Ja, ich bin also dafür verantwortlich, dass also die Mannschaften dann auch... Nicht Islamkundler. Nicht Islam. Ich bin Moment mal, Sie sind der Herr Finskay... gar nicht erst ins Stadion gelangt. Sie sind also der Herr Finskay, der eben schon mal hier in unserer Sendung kam. Erst vor wenigen Minuten. Das ist doch, das war doch eben schon dran. Das ist ja langweilig, das hier noch mal zu erklären alles. Wir können hier jetzt nicht die ganze Zeit hier, meine Damen und Herren... Ja, wir sind der Aufklärung unserer Verbrechen hier keinen Schritt näher gekommen. Es ist ja auch eine ziemlich schwere Nuss, die wir da eigentlich zu knacken gehabt hätten. Ja, und wir haben keinen Nussknacker hier zur Verfügung. Wir haben schon versucht, alle möglichen Leute einzusetzen. Wir haben schon zwei renommierte Detektive befragt. Und es wird hier gescheitert. Es ist keine Freude mit anzusehen. Auch Herr Musch konnte uns nicht helfen. Ja, der sieht auch nicht so aus, als könnte er helfen. Ich würde sagen, wir kommen dann allmählich wieder zum Schluss, so bedauerlich das vielleicht auch sein mag für die Hörer, dass wieder sich nichts geklärt hat. Ja, wo ist eigentlich der Herr Musch hin? Es tut mir leid, Frau Nüsslein Finskay, aber ich kann Ihnen da nicht helfen. Ich habe keine Ahnung, wo Bodo saß nämlich auf seiner Jacke vorhin und ich weiß jetzt nicht, wo Bodo ist. Ja, das ist bedauerlich, aber da können wir jetzt nichts dran tun. Wahrscheinlich stellt er gerade Bodo in einer anderen Radiosendung Bodo, vor. Bei Fuß! Wir, liebe HörerInnen und HörerInnen und Hörerinnen, spielen jetzt noch einen Beitrag Bodo aus der Sendereihe. Ja, wir sagen nicht welche, wir spielen ihn einfach ein. Haben Sie ihn gefunden, Frau Nüsslein-Finskay? Nein! Schade, Bodo, sehr schade, ja. Der Beitrag jetzt. Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute der Walfisch. Der Walfisch, liebe Hörerinnen, gibt dem Menschen seit seinem Bestehen gewaltige Rätsel auf. Nun endlich ist es einer Forschergruppe um Jacques Cousteau, den bekannten Meeresforscher, gelungen, die Sprache dieser winzigen Tierchen aufzulösen und aufzuklären. Wir bieten Ihnen daher heute die erste Übersetzung der Walfischgesänge der Welt. Ich bin ein schöner Wal, das sag ich gleich nochmal. Ich bin ein toller Wal, drum sing ich es nochmal. Ich bin ein Spitzenwal, das wird mir niemals schal, der allerbeste Wal singt darum jetzt nochmal. Ich bin ein schöner Wal, das sag ich gleich nochmal, drum sing ich es nochmal, ein wunderbarer Wal. So, das war's dann auch schon wieder bei eurer Tagesordnung heute. Ja, heute unter dem Motto. Liebesgrüße aus eurer Tagesordnung. Ihr habt es eh schon längst geahnt. Ja, das ist das Einzige, was passt. Ja. Wir können ja auch ab nächster Folge dann vielleicht einen Wettbewerb immer machen und man kann uns dann kurz vor Schluss anrufen und uns sagen, wie die Folge heißt. Aber nächstes Mal dann. Vielleicht. Nächstes Mal übrigens vielleicht, senden wir auch nicht mehr um 19.30 Uhr wie heute, sondern dann schon um 18 Uhr am Mittwoch. Sagt es euren Freunden, Verwandten, Enkeln, Müttern, Töchtern und ihren Geschwistern. Ja, geht halt ein bisschen früher einkaufen oder... Ja, oder ihr hört es im Autoradio, während ihr gerade vom Internisten kommt. Ja, oder steht früher auf oder so, je nachdem. Das wird ja schon zu machen sein. Jetzt haben wir jedenfalls genug gehört. Und jetzt gehen wir dann nach Hause. Es verabschieden sich jetzt der Reihe nach. Zuerst mal gehe ich. Das war der Herr Schreiber. Kai. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Wiedersehen. Ja. Tschüss, mach's gut. Ja, dann gehe ich dann nochmal. Ja, auf Wiedersehen, Herr Saale. Ja, ich meine, wenn das so ist, bevor ich jetzt als Einziger hier bleibe, gehe ich dann natürlich auch. Dann verabschiedet sich Martin Jung. Auf Wiedersehen. Hallo Mutti Schnuckelschatz, ich vermisse dich unheimlich. Schön, dass du dieses Aufnahmegerät dagelassen hast. Da kann ich dir Tonbriefe nachschicken nach Frankfurt. Aber es wäre mir doch lieber, wenn du selber da wärst und mich in den Arm nehmen könntest. Es ist keine Freude hier ohne dich. Dein dich liebender Sohn Abel.